Zum Tag des leuchtenden Sterns gab der russische Verlag Knyazhny Novy Mir das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar in Broschüre heraus. An der Veranstaltung für die Herausgabe des Werkes, die in letzter Zeit stattfand, nahmen die Persönlichkeiten und Mitglieder des russischen Verlages Knyazhny Novy Mir, der russischen Gesellschaft für die Freundschaft und die kulturelle Zusammenarbeit mit der TEVJK und der Gruppe für Solidarität mit der TEVJK sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TEVJK in Russland und seine Mitarbeiter teil.